sind ein ganz großer Schweine, die Titanic. Arschlöcher seid ihr. Ich wollte nur sagen, dass ihr Arschlöcher seid. Danke. Vaterlandsverräter. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 29. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast ist heute die Band Unterstaat, vertreten durch die Personen Patrick und Hase. Hallo, guten Morgen. Ja, wir haben heute Sonntagabend und dementsprechend ist auch unsere Laune. Deshalb mache ich sonntags eigentlich nie Sendung, aber es geht halt diesmal nicht anders. Ja, warum seid ihr hier? Ja, wir wollen heute mal ein paar Lieder von unserer neuen CD zeigen, die bald rauskommt. Die CD heißt Baustelle. Und ja, wir wollen auch ein Release-Konzert machen, aber da können wir den Termin leider noch nicht bekannt geben und den Ort. Es wird auf jeden Fall der Juli sein, also Mitte Juli, nächsten Monat irgendwann. Ja, und die CD, die habt ihr jetzt schon im Kasten, die muss jetzt nur noch kopiert werden, oder wie? So sieht's aus. Ja. Das Cover ist fertig, Inlay ist fertig und ja, die Tracks sind auch alle fertig. Und das, der Name Baustelle, ist der Programm oder wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, es sind halt so dieses Unfertige quasi, dieses etwas Kaputte und... Aber dafür sah der eigentlich ziemlich fertig aus. Ja, Katerstimmung oder Auskaterstimmung. Sonntag. Genau. Auch gerade eben erst aufgestanden. Ja, das ist doch ein guter Frühschoppen hier für die Runde. Ja, der Hoshi ist auch schon aktiv, sehe ich gerade hier im Chat. Da könnt ihr euch ruhig beteiligen. Und da hören wir doch mal ein Lied von eurer neuen Platte, oder? Jo. Die es jetzt noch nicht gibt, nur hier. Was wollen wir dann hören? Wir können mal mit Welt aus Scheiße anfangen. Okay. Augenblick. So, jetzt läuft's. Wenn wir in Hollywood sind und diese Miramax-Schweine gefunden haben, die den Film machen wollen, zwingen wir sie, unsere Scheiße zu fressen. Dann müssen sie unsere Scheiße ausscheißen und ihre eigene fressen, die dann wieder unsere Scheiße ist, die sie fressen mussten. Und dann seid ihr verfluchten Schweine an der Reihe. In Liebe, Jay und Silent Bob. Das wird denen eine Lehre sein. Scheiße, jeder hier auf seine Weise. Nein, dann lass mir keinen rein. Wir sind mit keinem mehr befreundet sein. Einfach stehen und abkassieren. Politik wird praktiziert. Bewaffen wird nur Schlag. Das Kugeln in die Köpfe ran. Jeder wird zu tun geboren. Wir hatten diesen eingefroren. Kinder werden abgeschattet. Das Feld ist recht und ein Besattet. Wir bauen uns eine Welt auf Seite. Jeder hier auf seine Weise. Keiner darf mir keinen rein. Wir sind mit keinem mehr befreundet sein. Was wir hier auf diesem Boden. Flammen gehen die Wälder rund. Und es ist so ein Graus. Ja, raus, sehen die Menschen aus. Verdammte kommen wieder rein. Welt und Scheiße. Jeder hier auf seine Weise. Nein, nein, lass mir keinen rein. Wir sind mit keinem mehr befreundet. Welt aus Scheiße, hier, Weltpremiere von Unterstaat. Ja, der Jo, der singt diesmal und zwar ja unser Bassist. Normalerweise spielt er halt Bass, aber in dem Lied und in einem anderen auf der CD übernehme ich zum ersten Mal den Bass und er singt. Normalerweise singst du? Genau. Ja. Aber ich mache da das Wow, Wow mit Pata zusammen halt im Hintergrund. Ja. Das war's auch. Ja. Und was ich noch fragen wollte, du warst ja gestern auf der Demo vom Bauwagenplatz, wem gehört die Welt? Genau. Wie war es denn da? Ja, es war nass. Es hat in Strömen geregnet. Ja. Und ja, aber trotzdem war super, dass so viele Leute da waren. Es waren auch sehr viele Fahrradfahrer da, die ja diesen strömenden Regen auf sich genommen haben. Es war eine super Stimmung. Wir haben auf jeden Fall ja viel Party da gemacht und es hat auch eine Ska-Band gespielt, irgendwie auf dem Ebertplatz. Nee, wo war das? Nicht Ebertplatz. Neumarkt. Hm. Und da war noch so ein Technobus. Ja, war ganz nett, auf jeden Fall. Erzähl mal was zum Bauwagenplatz. Krefelder Straße jetzt? Ja, der soll geräumt werden. Und zwar haben die Bewohner des Krefelder, also des Platzes, wem gehört die Welt ist das, haben das in der Zeitung erfahren, dass der jetzt geräumt werden soll, weil die Stadt Köln da jetzt wieder irgendwas hinbauen will. Ich glaube, der ASB oder irgendein Blödsinn soll da wieder auf jeden Fall hin. Und ja, dann soll der Platz weg und dann haben wir auch die Wohnräume, die kommen weg und die ganzen Konzerte, die werden auch nicht mal stattfinden. Habt ihr da mal gespielt? Nein, noch nicht. Das kommt bestimmt noch. Ja, ich habe irgendwie letztens gelesen, Pogentrop-Problem hätten da gespielt um 13 Uhr. Ich glaube, gestern war das. Während der Demo? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Während der Demo? Nee. Um 13 Uhr stand da irgendwo. Gestern Abend war Tanzkommando auf der Krefelder Straße. 13 Uhr hat die Demo angefangen gestern. Ja. Vielleicht haben die da irgendwie gesagt, hey, komm zur Demo oder sowas. Ach so. Tanzkommando haben gestern gespielt mit einer anderen Band, weiß ich jetzt aber nicht welche. Ja. Ja. Ja, ich war bei so einer Secure-Cover-Band im Blue Shell. Die waren aber eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber war halt einfach nur eine Kopie der Originalen. Aber gut, ich meine, statt 100 Euro Konzert Eintritt dann nur 10 Euro. Was für eine Band? Secure? Ja. Ach, The Cure. Genau, The Cure. Ach so. Aber nie. War das aus und ein zu dicker Sänger oder was? Ja, der war eine totale Kopie von dem Originalsänger. Auch die Haare so und bleich geschminkt und ja. Hat sich so bewegt und hat sogar auch noch echt annähernd dieselbe Stimme. Also kaum zu unterscheiden. Ja, das ist ja cool, wenn man das dann so im kleinen Laden sieht. Ne? Ist meistens besser als das Original. Ja, war auf jeden Fall gut. Ja. Hat Spaß gemacht. Weil das Original covert sich ja meistens auch selbst. Also wenn jetzt der Robert Smith oder wie er heißt, ne? Oder Robert Smith, wenn er dann irgendwie Lieder singt aus den 80ern, dann ist es ja auch nur eine Coverversion. Weil der Rest von der Band wird wahrscheinlich auch nicht mal original sein. Nee, bestimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, wir covern uns ja quasi auch selbst, ne? Naja, okay. Ja, Coverbands sind die Zukunft. Wollen wir mal noch ein Lied hören von eurer Band oder sollen wir was anderes spielen? Ja. Ich habe hier was von Hammerhead, die haben eine neue Platte rausgebracht. Ja, her damit. Opa war in Ordnung, das Lied heißt Hier geht's da lang. We'll Ja, kurz und knackig, so muss es sein. Ja, der Hoshi fragt im Internet, im Chat, wer das schöne Cover für eure CD gemalt hat. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Ja, also, weil es ist ja richtig gemalt, so richtig so, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall ja handgemalt von Lena. Lena hat auch schon bei uns gespielt in der Band, hat Posaune gespielt und ein bisschen Gesang gemacht. Ja, sie ist jetzt nicht mehr dabei, aber sie malt auf jeden Fall noch für uns. Und sie hat unser Cover gemalt und die Homepage auch mitentworfen. Und das Backcover hat sie auch gemalt und sonst malt sie auch öfter mal was für uns, was ja, wir dann halt auch veröffentlichen. Also ja, großen Dank an Lena. Ja, und habt ihr die CD jetzt irgendwo im Studio oder im Proberaum gemacht oder wie? Also die haben wir in dem Proberaum von meiner anderen Band gemacht, von The Juice Crew. Und der Gitarrist, der hat uns dort aufgenommen. Also komplett mit so Drumkit, allem drum und dran, Mischpult und so. Und ja, später dann mit uns allen zusammen dann auch abgemischt. Und an dieser Stelle auf jeden Fall ein fettes Danke, weil das bei jeder CD bisher hat er es gemacht. Mhm. Und ja, macht dort auf jeden Fall immer Spaß aufzunehmen. Ja, und spart auch einiges an Geld wahrscheinlich. Ja, natürlich zahlen wir auch ein bisschen was dafür, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zum Studio. Oder? Ja. Dadurch können wir die CD dann natürlich auch viel günstiger vertreiben. Und wie also macht er das? Macht er das im Presswerk oder macht er die, kopiert er die am Computer? Nee, genau, wir bestellen die Cover und alles und die CD-Hüllen und dann kopieren wir die am Computer selber. Ach so. Einen Stempel drauf, zack, weg. Ja, weil aber keine Aufkleber, ne? Weil die sind immer scheiße. Stempel. Die werden dann immer heiß oder sind unrund und dann fangen sie an zu eiern und so. Genau. Hatte ich nämlich auch schon einige und die musste ich dann irgendwie mit Gewalt dann wieder aus dem Computer raus flexen, mehr oder weniger. Weil da, oder wenn der Aufkleber dann feucht wird und dann weicht er auf und dann wird er dick. Ja. Alles schon gehabt. Ja, cool. Und wann ist euer nächstes Konzert? Also das nächste Konzert, das ist am 9. Juli in Hamm. Das ist ein APPD-Konzert. Ach, die gibt's ja noch. Anscheinend. Ja. Keine Ahnung. Ja. Was ist das für eine Party? Wir gehen mal von so einer typischen APPD-Party aus. Wir gehen einfach mal ohne Erwartungen daran. Ja. So, also jetzt... Also wie es wird, es wird mit Sicherheit bestimmt sehr spaßig und ja, mal sehen. Ist es im Freien so mit Notstromaggregat oder wie läuft das? Also das ist in der Halle. Ja. Die Halle haben sie gemietet. Irgendeine Halle von der Stadt. Das ist ein inoffizielles Ding, es ist eine Privatparty. Man kommt nur rein, wenn man irgendwie ein bestimmtes Bild auf dem Smartphone hat oder das sich ausgedruckt hat. Und ja, irgendwie scheint die Organisation nicht so gut gelaufen zu sein, aber ja, es wird stattfinden. Es spielen insgesamt 5 Bands. Ja, ist ja wir noch sind Zeit, auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Hamm, wo ist denn das eigentlich? Ich glaube, über dem Ruhrpott. Westfalen. Ah ja. Ja, wollt ihr später dann noch irgendwas live spielen? Ja. Die Gitarre ist ja schon gestimmt. Später. Ja, später. Ja, okay, dann hören wir noch ein Lied von euch. Schlag mal eins vor. Naja, aber nicht dieses hier, das ist zu lang, da 4 Minuten. Das ist auch eine Ballade. Ah ja. Nee, wir haben ein Video im Internet, selbst gemacht auch komplett, für den Song Sexist. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen der Promo-Song für die CD. Um was geht's da eigentlich? Ja, also es geht halt quasi genau um diese Sache, dass halt alles immer katalogmäßig schön geföhnt und sexy sein muss und es geht um Mackertum, ja, behandelt halt. Um Sexismus halt. Genau, die typischen Sexismusprobleme. Habe ich da eine Geige gehört? Nein, das war eine Gitarre. Also. Ja, und jetzt? Ja, die, an der Stelle können wir uns auch an, bei Janine bedanken, von Bikahunas, die die zweite Strophe in dem Lied gesungen hat. Und was für ein Verhältnis habt ihr zu der Band, Bikahunas? Ja, wir haben halt öfter mit denen gespielt und wir verstehen uns halt sehr gut mit denen. Und ja, deswegen dachten wir uns auch einfach, auch wegen dem Track an sich, aber halt auch wegen einer Freundschaft, dass es ziemlich cool wäre, wenn sie einen Gastbeitrag. Sind sie dann extra nach Köln gekommen oder? Nee, das haben wir quasi in so einer fairen Internet-Aktion dann gemacht. Wie hat sie über Skype eingesungen oder wie? Nein, wir haben ja den Song quasi, den Rohsong, ja, den fertigen, geschickt. Und da haben die dann halt quasi bei sich die Stimme zu eingespielt und dann hat sie uns die Stimme auf CD zurückgeschickt und wir haben sie dann bei uns bearbeitet und mit reingesetzt. Auf CD gebrannt, zur Post gegangen, Briefmarke, ja, drauf. Genau, richtig klasse. Und das 2016. Ja. Anstatt es einfach so per Mail als MP3 zu schicken. Ja, ist halt eine große Datei dann. Ne? Ach so. Ja, MP3-Qualität soll ja dann schon irgendwie so ein WAV sein. Oder Wave, oder, ja, wie man das nennt. Ja, ja, nun gut. Kommt noch was? Nö, wir können doch mal ein Lied hören. Soll ich euch mal irgendwie so einen Kaffee intravenös oder sowas geben? Ja, warum nicht, ne? Ja, ich glaube, wir sind heute nicht die Einzigen, denen es so geht. So an so einem total kaputten Kater-Sonntag. Ich habe ja vorher noch extra noch einen Kaffee getrunken. Ja, das habe ich eben, ja, auch noch gemacht. Ich nicht. Du nicht. Ja, dann kommen wir ja mal was zum Pogenproblem. Das ist ja eigentlich, ihr kennt euch ja, ne? Ja, der Frieda, der war auch mit bei der Demo dabei. Der ist halt mit dem Wagen bei uns gefahren. Mhm. Und ja, ich, wie gesagt, ich habe ihn gestern als letztes. Mit dem Wagen bei euch gefahren? Ja, also meiner Freundin und ich, wir sind zusammen im Wohnmobil gefahren mit bei der Demo. Und der Frieda, der ist da ganz spontan hingekommen irgendwie, hatte kein Fahrrad dabei. Es hat geregnet, da habe ich ihm gesagt, ja komm. Komm mit, fahr bei uns mit und dann hat. Ja. Achso, ihr habt die Demo gemacht und du sagst im warmen Trocknen. Ja. Das ist natürlich das ist Luxus, ne? Ja, das ist. So muss es schön sein, ja? Ja, es ist ja eine Wagendemo. Ah, ja. Ja, ihr wohnt ja in einer WG zusammen, ne? Immer noch. Ja. Also, genau. Das habt ihr letztes Jahr erzählt, als ihr hier wart. Mhm. Und richtig. Wie läuft's so? Ja, wie es in der WG halt so läuft, ne? Ja, immer mal wieder Hoch- und Tiefpunkte, ganz normal. Ja. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich denke, die Leute, die in der WG leben, die kennen das schon. Also ich hasse den Pater eigentlich. So. Ja, ne, aber ja. Die ganze Band wohnt in der WG oder nur ihr zwei? Nur wir zwei mit drei weiteren Leuten. Mhm. Genau. Ah. Und jeden Abend Party oder wie? Gestern Abend wieder. Ja, einmal haben. Also, ja. Ich war bis 4:30 wach oder so. Pata war da also noch länger. Keine Ahnung. Sind wir dementsprechend auch in dieser. Habt ihr eine Spülmaschine? Ja. Ja, zum aber Glück. Die funktioniert nicht richtig. Die funktioniert nicht richtig, weil ich könnte euch eine organisieren. Oh, ja. Das klingt gut. Dann könnten wir die alte dann in den Keller stellen. Ja, nee, wir können direkt mit zwei Spülmaschinen, genau, arbeiten. Könnt ihr überspielen. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ja. Stapelt sich ja, da. Ja, wenn ihr Platz habt, dann macht zwei Spülmaschinen, ist doch cool. Moment, ja. Haben wir Platz? Platz haben wir nicht und können keine wir eine, Anschlüsse, glaube ich. Wir können ja eine einfach in den Keller stellen. Na ja, genau. Gehen wir immer unten spülen. Ja. Ja, was ist denn hier los? Hoshi hat eine Frage. Aber die wüsste ich jetzt auch nicht zu beantworten. Ja, ich habe da was am Rande mitbekommen. Ja, ich auch. Hab, also man kann ja. Ich meine, Gina Lisa ist das nicht irgendwie ein Pornostar oder sowas? Und sie wurde ja vergewaltigt. Ich denke mal, wenn man da jetzt irgendwas dazu sagen, ist Quatsch, kann, weil wir haben ja alles nur. Wir sind ja, das haben ja keine Informationen aus erster, ja, Hand. Ja, eben. Und von daher kann er sich auch selbst fragen. Er weiß bestimmt genauso viel wie wir. Na? Komm, wir spielen mal was von Skankshot, das hast du dir gewünscht, Patrick. Nee, der Hase hat sich das gewünscht. Der Hase hat sich das gewünscht. Ska. Du magst ja kein Ska. Ja, das mögen ja viele nicht, ne? Also bei mir ist es so, ich mag ja Ska, so Punk-Ska, ne? Mhm. Allerdings mag ich kein so Metal, Metal Punk. Ist das ein Metal Punk? Nee. Aber ich meine bloß, es gibt halt Leute, die mögen sowas und so, ne? Ohne es genauer begründen zu können. Ja, obwohl dieser Metal Punk ja auch öfter in so ein bisschen auch in dieses Deutschrock-Ding abdriftet. Ja. Und da auch manchmal dann sehr schwammig. Ja, klar, aber bei dem Ska-Punk kann man sagen, dass das dann auch so abdriftet in so Karnevalsveranstaltungen. Ja. Genau. Aber ganz kurz noch, die Band habe ich halt 2012 auf dem Woodsrock gesehen. Das Woodsrock ist ein Umsonst-Festival in Hamburg und wir saßen da auf dem Zeltplatz, wollten eigentlich so langsam schlafen gehen, haben die Band dann halt im Hintergrund irgendwie gehört, haben gemerkt, da geht richtig die Post ab und dann haben wir uns die angesehen und dann nach dem Konzert habe ich mir die CD gekauft. Die machen Ska-Core, laut eigener Aussage. Show your tricks, cause we'll take him at the streets tonight. Show your tricks, cause we'll take it back to streets tonight. Wir wollten eigentlich was vom Bogenproblem spielen. Ja. Das haben wir die übersprungen, ne? Können wir nochmal wiederholen. Aber du wolltest ja noch was auf der Wandergitarre spielen. Oh, okay. Also, mach das mal. Ich halte mal dein Mikrofon fest. Ja, jetzt noch die Kippe in der Hand. Ist halt schlecht, ne? Ja, die Kippe kann er ja mir geben. Ja, genau. Wird auch nicht lange dauern, das Lied. Wie machen wir das denn am besten? Ja, du nimmst die Gitarre und spielst los, oder? Okay. So? Nee, du brauchst dich nicht so anstrengen. Ich kann ja die Mikros so drehen. Okay. Ne? Du brauchst dich nicht so vorbeugen, das geht schon so. Es gibt so viele lustige Wörter, aber kein Wort ist so lustig wie AA. Denn AA ist ein lustiges Wort. AA ist ein lustiges Wort. AA ist ein lustiges Wort. AA ist ein lustiges Wort. Ja, Ja, das war jetzt aber jetzt nichts aus deiner, von eurer neuen Platte, sondern das war so eine Eigengeschichte oder was? Ja, ich schreibe halt gerne bekloppte Lieder. Der Song hat es beim Casting nicht auf die CD geschafft. Wir wollten ihn tatsächlich auf die CD packen. Ja. Könnt ihr ja noch machen, ne? Ja, wir haben uns überlegt, vielleicht den einfach nachträglich noch zu veröffentlichen. Könnt ihr so als Hidden Track ganz am Schluss drauf machen? Ja, nach 2 Stunden Stille. Genau. Ja, 2 Stunden, ob das passen wird. Das hat ja noch nie jemand gemacht. Ja, oder bringt einfach noch eine extra CD raus. Ja, eine Single. Diese kleinen, wie heißen die, diese Single-CDs, ne? Da gibt es ja diese ganz, ganz kleinen. Ja. Das Lied draufpacken, das geht ja 1 Minute. Ja, da musst du noch 4 weitere Versionen davon machen. Vielleicht eine mit Trompete, eine mit Blockflöte. Ja, warum nicht? Und ja, auf so eine Single-CD, da passen, glaube ich, so 19 Minuten drauf. Ja, kann man. Die waren ziemlich cool. Bis auf das, wenn du halt so ein irgendwie so ein CD also mit Einzug hast, so im Auto oder sonst irgendwo, gibt es ja, ne? Dann kriegst du halt nie mehr wieder raus. Ja. Na klar. Also was hat ja heute keiner mehr. Mal einen USB-Stick rein und dann. Ja. Spielen wir von Pogenproblem das Lied AfD Motherfucker. Pogenproblem mit dem Lied AfD Motherfucker. Und hier im Studio bei Pogo Radio sitzen immer noch Teile der Band Unterstaat, nämlich der Patrick und der Hase. Hallo. Ja, also Pogenproblem, die erinnern mich irgendwie immer so ein bisschen an so eine Band, die heißt Schmutzki. Die finde ich auch ganz witzig. Mhm. Und irgendwie so vom Stil her passen die, finde ich, so ganz gut zusammen. Schmutzki sagt mir jetzt, glaube ich, nichts. Ich glaube, ist es eine bekanntere Band? Ne? Ja, mittlerweile kommen die schon ein bisschen raus. Ja, ich glaube, Gedrängel waren mal Vorband von Schmutzki im Underground. Die hatten die Band damals auch nicht gekannt und die haben sich dann gewundert, wie viele Leute da kommen, die Band abfeiern. Ja. Ja, irgendwie ist die auch so ein bisschen versteckt, aber trotzdem gingen die große Konzerte. Das ja. Schon ein Phänomen. Tja, was soll ich sagen? Ich kenne Schmutzki jetzt nicht so gut. Ja, erzähl nochmal was. Deshalb seid ihr doch hier. Erzähl mal was über das Lied, was du da gerade gespielt hast. Ah ja, ja, das Lied, das ist entstanden auf dem Kaiserplatz in Bonn. Wir reden jetzt von dem vorherigen Lied, genau, das du hier live auf der Wandergitarre... Das AA-Lied, ja. Das ist entstanden in Bonn auf dem Kaiserplatz auf einem Geburtstag. Und das Lied habe ich dann den ganzen Abend lang allen möglichen Leuten vorgespielt. Und am nächsten Tag hatten wir dann ein Konzert in Siegburg im SJZ, was es ja jetzt auch mittlerweile in der Form nicht mehr gibt. Hoffen wir mal, dass es wieder einen neuen Laden gibt. Aber gut, wir hatten ja das Konzert und ja, irgendwann haben sich immer mehr Leute dieses Lied gewünscht, weil es war über die Hälfte der Leute, die an dem Tag, am vorherigen Tag auf dem Geburtstag waren, waren dann auch in Siegburg. Und dann haben sich da ganz viele Leute das Lied gewünscht und dann habe ich das irgendwann dann auch wirklich gespielt. Und dann hat plötzlich der ganze Saal mitgegrölt. Also sowas ist mir auch noch nie passiert. Ja, das ist ja virales Marketing, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was aber an dem Abend genauso lustig lief, war das Tokyo Hotel Cover. Ja, wir haben Tokyo Hotel gecovert, ganz spontan. Also wir hatten, glaube ich, eine Woche Vorbereitungszeit. Ich habe das Lied dann vom Text abgelesen, Patter auch, vom selben Blatt. Ich hing da so... Wir waren da so ineinander verknotet, um beide dieses Blatt zu lesen. Auf der Bühne ist es ja auch recht dunkel. Aber es war auch recht erstaunlich, wir mussten den Text gar nicht können, weil das Publikum hat das eigentlich übernommen. Das war sehr interessant. Ja, versuchst du vielleicht mal als Coverband. Tokyo Hotel Coverband, ja. Das wäre super, ja. Hätte ich auch schon mal dran gedacht. Ja, da kommen wir jetzt zu Chefdenker. Die haben ja so eine Platte mal gemacht, so Coverbands in die Zukunft. Ja, das von dieser Platte ist von Römisch 4. Genau. Sodom und Gomorra. Das war ein Chefdenker. Jetzt erzähl mal was dazu. Ja, also Chefdenker ist halt meine absolute Lieblingsband. Ich hab die kennengelernt auf dem Ruhrpott-Rodeo 2010 oder 11. Da sind all meine Leute, die von Mama und Papa nach Hause gefahren worden. Ich war der einzige Idiot, der ja keine Mitfahrgelegenheit hatte. Und dann... habe ich mich per Anhalter einfach an den Straßenrand gesetzt und ich wurde dann halt vom Chefdenker-Bus mitgenommen. Und ja, seitdem kenne ich die Jungs auch mehr oder weniger und ja, die haben mich sogar auch mal mit nach Hagen genommen, das war sehr cool. Ja. Nach Hagen, warum? Ich habe den Thomas, den Bassisten, irgendwann nochmal im Sonic Ballroom getroffen. Mhm. Wir haben halt einen getrunken und der hat halt gesagt, ja, am nächsten Tag spielen wir in Hagen, hast nicht Bock mitzukommen, komm einfach um so und so viel Uhr zu uns an den Proberaum, der ist ja auch in Ehrenfeld und dann fahren wir da rüber. Ja, und dann sind wir nach Hagen gefahren, hat Eisenpimmel gespielt, glaube ich auch, mit Chefdenker zusammen. Und ja, dann gab es da halt freies Konzert, frei Suff, frei Fressen, frei Pennen. Und ja, das ist immer geil, ne? Köln. Das ist immer schön, ja. Mach ich auch abends so, irgendwie mich an so Bands ranzecken und dann mitfahren und dann ist alles umsonst. Und machen. Die Veranstalter denken dann immer, ja, der ist einer von der Band. Machen Leute bei uns auch genauso. Ja. Haben ja auch diesen Tourbus, also was heißt Tourbus? Der André, der Schlagzeuger, ist unser Fahrer. Ja. Der hat einen LKW-Führerschein und deshalb darf er so ein Riesending fahren. Und ja, das ist seine Karre, damit fährt er auch, damit fahren wir auch immer überall hin. Immer mit 80 über die Autobahn. Ja. Aber dafür kann auch nur er den Wagen fahren, der arme Kerl. Mhm. Und deswegen an dieser Stelle auch mal ein Danke fürs immer fahren, André. Der André, der ist auf jeden Fall auch da. Also ein LKW braucht doch einen Haufen Sprit, ne? So mindestens 12 Liter irgendwie auf 100 Kilometer oder so. 15 Liter. Ja gut, aber dafür brauchen wir zum Beispiel nie Pennplätze oder so. Ach so, ist alles ein Bus. Oder was ist das, ein LKW? Ja, ist so ein großer Bus, so ein Mercedes 508. Ja, der Jo, der schreibt gerade im Chat, das ist Andres Wohnung. Aha. Jo, unser Bassist. Ah ja, hallo, der ist im Chat. Komm, wir spielen mal weiter was von Unterstaat. Ja, Utopia. Sehr gerne. Ja, also das war der Song Utopia. So, das ist eigentlich ein sehr hippiehafter Text für diesen harten Sound. Also es geht halt schon hauptsächlich um sich gegenseitig mögen und miteinander klarzukommen und zusammen leben zu können und quasi wie so eine Art hierarchiefreie Gesellschaft funktionieren könnte, indem jeder halt irgendwie eine Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Ja, es ist eine 5er-WG zum Beispiel, wo ihr jetzt drin wohnt, ne, fängt es ja schon an. Ja, dieser Mikrokosmos, ja. Da lernt man auch oft, wie was zum Beispiel nicht funktioniert. Ja, und ja, ich denke so, das Große und Ganze wäre äußerst schwer zu machen. Ja, die WG. Ah, ja. WG funktioniert bei uns auch. Ja, was soll ich sagen? Halt, mag mal unsere Kellerkneipe zum Beispiel erwähnen. Mhm. Wir haben jetzt so ein kleines eine kleine Kneipe, eine kleine Theke bei uns unten hingebaut. Und das Ganze wird eigentlich auch nur finanziert, weil wir halt auch so ein WG-Konto haben, auf dem halt die Miete eingezahlt wird, das, was ich verwalte, weil ich der Vermieter bin. Und ja, davor, wenn mal was zu viel über ist, dann hole ich da Bier für und Getränke und Essen. Und wir haben sogar einen Kickertisch dafür geholt. Und ja, dann kommt das Geld auch wieder rein. Das heißt, wir bezahlen das zum Einkaufspreis wieder ein. Ja. Und so ist halt auch unser WG-Leben. Mhm. Heißt, wir versuchen da schon irgendwie richtig gut zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. So eine Privatkneipe im Keller, das ist ja schon geil. Das war ja in den 70er Jahren, war das so eine Mode, irgendwie so in diesen Reihenhaussiedlungen, dass sie sich dann so einen Hobbykeller oder sowas reingebaut haben und dann so Bierbänke reingestellt haben und dann eine Zapfanlage. Ne, so richtig. Aber eigentlich ist es ja schon wieder geil. Ne? Ja, weil geht halt auch nicht den anderen auf die Nerven, wenn man irgendwie ein paar Leute hat, mit denen man ein paar Biere trinken will oder so, kann man unten im Keller dicht machen und dann kriegt man da kaum was von mit. Der Horchi hat, finde ich, eine ganz interessante Frage gerade. Ja. Wie gut bekommt man WG und Anarchie unter einen Hut? Tja, also ich sag mal, Anarchie bedeutet ja jetzt nicht unbedingt, dass es komplett regelfrei ist. Ich denke, jeder hat auch seine eigenen, wie sagt man, seine eigene Anarchie quasi. Mhm. Für mich bedeutet Anarchie jetzt nicht, dass es keine Regeln gibt. Also wir haben gewisse Regeln, die wir halt auch zusammen erarbeitet haben. Und ja, funktioniert mehr oder weniger, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also wichtig sind halt einfach Absprachen und halt, dass man sich selber dann quasi auch an das hält, was gemeinsam kommuniziert wurde. Das Ding ist ja, wenn man halt so diesen Begriff Anarchie benutzen würde oder so, bedeutet ja eine sehr hierarchiefreies Zusammensein, aber gerade deswegen braucht man dann halt unglaublich viel Ordnung und da kommen halt wieder quasi diese Art von Regeln, die man gemeinsam kommuniziert und das fängt es halt im Mikrokosmos immer an. Ja, die Freiheit hört halt da auf, wo der andere in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Ne? Zum Beispiel. So, Miete muss halt bezahlt werden, ne? Ja. Wenn die anderen dafür dann mehr Miete zahlen müssen, weil halt einer keinen Bock hat oder nicht kann oder nicht will, dann ist es halt scheiße. Genau. Dann gibt es halt Konflikte. Hat ja immer was mit Respekt zu tun, dem anderen gegenüber, denke ich mal. Ja, definitiv. Ja. Aber auf Bauwagenplätzen und so ist das ja auch nicht anders. Da muss das ja genauso gemacht werden. Das ist ja auch immer nur quasi trotzdem immer noch sehr beeinflusst oder hauptsächlich beeinflusst von dem System, in dem wir halt leben. Und ich arbeite ja im Moment gerade auch in einer WG, nämlich in einer Demenz-WG. Oh. Ja. Und da herrscht wirklich Anarchie. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, in Reinkultur. Spielen wir noch ein Lied von euch? Nö, spielen wir was anderes. Ich habe dann noch was. Du hast Blockshot, ne? Ja, genau. Die hatte ich demnächst in Bonn auf diesem Macke-Fest gesehen. Und die machen halt ziemlich coole, wavige Musik. Besteht quasi größtenteils auch aus Frauen, ist dann auch Frauengesang und ist halt auch nur ein Mann dann dabei, der Schlagzeug spielt. Und hört sich ziemlich cool an. machen wir weiter. Ja, ich wollte sagen, wir wollten noch ein neues Lied hören von der neuen Platte. Und zwar The One. Und das fällt ein bisschen aus dem Rahmen im Gegensatz also zu unseren anderen Liedern. Es ist halt ein bisschen mehr in der Metal-Schiene. Sorry, Rüdi. Aber wir wollten halt auch einfach mal was anderes machen und auch gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Und so ist das Lied halt entstanden. Du bist ja Gitarrist, ne? Ja. Du bist ja wahrscheinlich hauptverantwortlich für das, dass es so nach Metal klingt. Ja, schon. Und ja? Egal, gleich. Ja. So Metal-lastig fand ich das jetzt gar nicht. Ja, ist halt so, was wir da so ein bisschen reinbringen wollten, war halt so dieser typische Discharge, dieser D-Beat halt und so ein bisschen triolenmäßig. Dann gab es halt so diesen abgestoppten Teil in der Mitte, der halt dann schon eher was Metal-lastiger geworden ist. Ja, ist auch unser einziger Song auf Englisch. Komplett. Und genau, das ist halt eigentlich auch ziemlich untypisch für uns, aber wir werden da in jedem Fall auch den übersetzten Text dann auch nochmal online stellen. Oder vielleicht kommt er sogar mit auf die CD, gucken wir mal. Also das ist schon alles fertig, so das ganze Booklet und so, oder macht er das noch? Das ist schon digitalisiert fertig. Ja. Und es kommt bald wird es gedruckt. In den nächsten Tagen machen wir das. Und verschickt ihr das dann so als Rezessionsexemplare dann an irgendwelche Fanzines? Wenn die das haben wollen, ja. Ja, also wir wurden schon für andere CDs auch schon von ein paar Leuten angeschrieben. Haben wir dann auch gemacht. Ja. Ja, wenn da Leute Interesse dran haben, werden wir das natürlich weiterhin auch machen. Ja, die fragen ja nicht, ne? Euch, sondern ihr schickt das denen halt zu, ein Plastic Bomb oder so. Ja. So läuft das eigentlich. Kann man mal machen. Ne? Ne? Ja, müssen wir mal besprechen. Ja. Genau. Ja. Ah, danke für den Tipp. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch was spielen. Ich habe da noch was von Incoming Lehrgut. Kennt ihr die Band? Nee, sagt mir nichts. Aber ich bin immer sehr gespannt. Kommen irgendwie aus Bochum, aber der Dave, der Bassist, der kommt und Sänger kommt aus Köln. Und das Lied heißt Unbrauchbar. Die kam auch dieses Jahr raus, die Platte. Dagegen mit dem Trend heißt sie. Vielfachen Wunsches hier nochmal live, der Hase. Pferdemensch. Wenn ich einmal groß bin, werde ich Pferdemensch. Auf einer großen grünen Wiese und zwar nackt. Ich werd Pferdemensch. Ich werd Pferdemensch. Ich werd Pferdemensch. Und zwar nackt. Ja, Applaus. Das war schon, ja. Ja, ja, das war's auch schon wieder mit der Sendung hier, Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 29. Juni ist, dann halte ich meine Wiederholung. Oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Und ja, nächste Woche geht's wieder weiter. Wie weiter, weiß ich noch gar nicht. Wer kommt? Ich lasse mich selbst überraschen. Ich bedanke mich bei euch, beim Hasen, beim Patrick, dass ihr hier wart. Gerne. Ja. Haben wir gerne gemacht. Ja, und da hören wir doch nochmal ein Liedchen von euch, oder? Habt ihr noch eins auf Lager hier? Grau in Grau? Ja. Ist nochmal mit dem Jo am Gesang. Alles klar. Ja, dann macht's gut. Tschüss. Okay, ciao. Und hier ist das Idiotenradio. Bei uns wird der Fröhlichste voll depressiv.